Dialog 3. Variante 1. Haben Sie Sonderangebote? Nein. Variante 2. Haben Sie Sonderangebote? Ja. Am Wochenende gibt es 20% Ermäßigung, aber nicht in der Hauptsaison.